Mittlerweile ist der Begriff des Arbeiters etwas wässrig geworden. Im 19. Jahrhundert hätte man etwa Journalisten auf gar keinen Fall als Arbeiter bezeichnet. Heute dagegen verdienen Journalistinnen oft weniger Geld als Elektrikerinnen. An Universitäten, die ja eigentlich einen sehr großbürgerlichen Anstrich haben, werden junge Menschen mies dafür bezahlt, wissenschaftliche Texte zu schreiben, während mittelständische Unternehmen ihren Auszubildenden Übernahmeverträge und Entfristungen zusichern können. Die Grenzen zwischen den Klassen sind verwischt. Es gibt vor allem diejenigen, die arbeiten, und die anderen, die nicht arbeiten. Die Arbeitslosen muss man also in Abgrenzung zu allen beschreiben. Zugleich existieren sie ausschließlich in dieser Abgrenzung, nicht aber als Gruppe mit gemeinsamen Wünschen und einem geteilten politischen Willen. Für eine kollektive Willensbildung bräuchte es Repräsentation. Menschen, die aus der Gruppe und für die Gruppe sprechen, die Diskurse anregen und anführen. 2019 veröffentlichte die Schauspielerin Ilka Bessin, die früher die Figur der Cindy aus Marzahn, eine fette Langzeitarbeitslose mit lauter Kindern, verkörperte, ihre Biografie, abgeschminkt. Sie schrieb darin auch darüber, dass sie früher arbeitslos war. Heute moderiert Bessin die RTL-Show Zahltag, ein Koffer voller Chancen, in der Langzeitarbeitslose zwischen 15.000 und 30.000 Euro bekommen, um sich damit etwas aufzubauen. Die Sendung läuft meistens darauf hinaus, dass die Leute an der Welt scheitern, ihre Selbstständigkeit völlig schief geht und Ilka Bessin zwischendurch ein paar Tränen verdrückt.